Es ist Sonntag, der 30. Oktober 2022 und wir sind wieder in der Heimat. Viel verändert hat sich nicht und es ist Sommer. Was soll ich sagen? Ich spaziere hier bei 17 Grad im Schatten die altbekannte Lavalier-Schrittierstrecke und ja, wo die Sonne drauf scheint, da ist es locker über 20 Grad. Ich öl jetzt schon. Dieser Kaltasphalt bringt's nicht. Der blättert hier schon wieder raus. Ah, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Ich wollte ja Handschuhe mitnehmen wegen dem Cash. Angeblich ist ja... Frau hat Handschuhe mit. Ich werd wahnsinnig. Das ist ja schick. Ja, das reicht doch. Ich brauche wahrscheinlich nur einen, um mal die Tarnung wegzunehmen und zu gucken, ob er da ist. Und wenn die Tarnung sowieso schon an Nebenlicht nicht zu sehen ist, dann ist er ja auch weg. Nein, Lavalieren beim Schrittieren 1. Der Cache in der Nähe des Johanneskapellchens ist angeblich nicht da. Wenn er genauso nicht da ist wie die Rettung in Nordfriesland, ist ja alles in Ordnung. Ansonsten ist ja vielleicht wirklich mal einer weg. Man weiß es nicht. Außerdem steht irgendwann noch die Wartung des Dryers bevor, aber da lasse ich mir noch ein wenig Zeit mit, denn da stehen immer noch Holzwerkerfahrzeuge in der Nähe. Ja, die sind weggetreten, ja, habe ich gesehen. Deswegen frage ich ja wegen den Pilzen. Ja, es gibt halt Leute, die können halt nichts ertragen, nützt nur nichts, weil dieses eigentliche Pilzgeflecht ist ja irgendwie im Boden drin. Das heißt, oben den Pilz wegtreten ist ja nur oberflächlich. Ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, keine Ahnung, dass früher war auch mehr Laubfegen. Ne? Ich gehe hier über den Bürgersteig. Der ist Zentimeter dick mit Laub bedeckt. Und wenn jetzt ein Hundehaufen liegt, kriegst du wieder nichts mit. Nein, ich habe irgendwo gehört oder das Haus ist immer noch hässlich. Ne? Was ist denn das da für ein blaues Ding da oben drauf? Soll da mal eine Schüssel durch oder was? Ja, irgendwie ganz komisch. Aber du siehst, beim Reinfahren haben die ja schon sehr oft diese Verkehrsinsel vor der Einfahrt mitgenommen mit den Rädern. Da ist der weiße Randschein schon schön schwarz. Bitte? Ja, genau. Können sie gerne machen. Ich meine, wer im hässlichen Haus wohnt, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Wo war ich? Ach so, dieses Pilzgeflecht. Ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, oder gehört, keine Ahnung, dass die Bäume darüber kommunizieren. Also die sind irgendwie im Waldboden durch diese ganzen Pilze miteinander verbunden. Und wenn bei bestimmten Bäumen irgendein bestimmter Schädling auftrifft, dann schütten die irgendwie so ein, keine Ahnung, das jetzt ein Duftstoff oder irgendwie was anderes ist. Auf jeden Fall geben die das weiter und die Pilze verbreiten das so rundherum. Und die anderen Bäume fangen dann auch schon an, irgendwas dagegen zu machen. Ja, wahrscheinlich unnützes Halbwissen, aber wen es interessiert, der kann es ja googeln. www.irgendwas.de Lachen, bewegen, entspannen. Mhm. Na dann. Lachen, bewegen, entspannen. Wahrscheinlich so ein lachend seinen Namen tanzen oder so. Das werde ich nicht tun. Ich tanze nämlich nicht. Ja, aber da kommen wir später zu. Der erste Teil des Urlaubs-Specials ist ja raus. Jetzt weiß ich nicht, ob ich erstmal wieder ein bisschen was von hier bringe oder das Ganze gemixt bringe oder wie auch immer. Ich möchte euch ja nicht jede Woche mit dem Urlaub langweilen. Zumal die, ich denke, nächste Folge oder vielleicht auch letzte Folge, ich weiß es ja nicht, wann ich das hier jetzt reinschneide oder vielleicht auch jetzt gleich im Anschluss der Teil, das könnte ja auch sein, qualitativ ziemlich schlecht ist, also so richtig schlecht. Ich hatte ja eine Führung im Leuchtturm Westerheversand und im Vorfeld fragte ich, mit einem Besen, ganz ohne Laubsauger oder Bläser, das ist ja mal doll. Ja, was, wenn das Leute interessiert? Wir haben ja in der ich sag das jetzt mal so lax, wir haben ja in der Firma so einen Haus- und Hofmarschall und der rennt halt auch gerne. Ich denke aber mal auf Befehl mit einem Laubbläser über den Hof und bläst die ganzen Blätter weg. Andererseits müsste man da auch eine ganze Strafkolonie haben, weil der Hof ist recht groß. Auf jeden Fall blies er dann auch so an den Parkplätzen rum und der Geschäftsführer stand nur noch mit erhobenen Händen irgendwie so. Also man konnte ihm die Angst um sein Fahrzeug direkt anschauen, wenn jemand mit einem Stiellaubbläser mit voller Leistung Blätter und auch Steine über den Parkplatz schießt. Also ja, hatte was. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn der auf dem Mitarbeiterparkplatz damit zwischen Autos durchgeht und ich kriege das mit und der ist in der Nähe von meinem, da wickel ich ihm das Ding um den Hals. Da hat sich's ausgesaugt oder geblasen. Mann, Mann, Mann. Naja, egal. Wo war ich eigentlich? Ach so, ich war bei der grottigen Aufnahme und da sind wir genau ähnlich. Nämlich unnötiger Lärm. Die haben in diesem Leuchtturm Luftentfeuchter auf zwei Ebenen, nämlich den unteren beiden, weil dort wenig Mobiliar drin steht. Wer hätte es gedacht? Und die kalte Luft nach unten geht. Und weil es ein Stahlturm ist und Stahl sehr gut Wärme und auch Kälte leitet, moin. Die Trine ist ja auch bekloppt. Gehen da Fußgänger über den Bürgersteig, da biegt die hier einfach in die Straße ab, ohne Rücksicht. Scheißegal, ob da einer hergeht. Luftentfeuchter. In dem Turm sind also Luftentfeuchter auf den unteren Ebenen. Es ist ein Stahlturm und Stahl leitet Wärme und auch Kälte. Und wenn die Stahlhaut dann kalt ist und man eine erhöhte Luftfeuchtigkeit hat im Raum, dann kondensiert die. Und ich mutmaße, A, ist dann nicht nur die Feuchte auf den Platten ein Problem, sondern man hat dann auch sehr schnell Korrosion und das möchte man, denke ich, vermeiden. Und da sind natürlich da auch die Möbel von dem Schlafzimmer, beziehungsweise das ist ja ein nachgestelltes Schlafzimmer, wie die Leuchtturmwärter mit Familie in den Häusern nebendran gewohnt haben. Und das Trauzimmer. Und wenn dann da die Holzmöbel vor sich hinschimmeln, wäre das auch mit Sicherheit nicht schön. Darum liefen da Luftentfeuchter und die Stimme des Vortragenden war nur geringfügig lauter, gefühlt geringfügig lauter. Und dann stand er dummerweise meist neben dem Luftentfeuchter, sodass ein gewisser Grundlärmpegel da war über einen breiten Frequenzbereich, den ich so nicht filtern konnte. Das führte dann dazu, dass ich unten im Eingangsbereich, quasi am Fuß des Leuchtturms, noch eine halbwegs verständliche Aufnahme hinbekam. Aber so wie jetzt mit dem Auto. Es war nur eine Demo. Auf dieser Ebene war quasi kein Mobiliar. Es war nur blanker Stahl, der Luftentfeuchter und gelagerte Glasscheiben, weil zum Beispiel bei Vogelschlag irgendeine kaputt geht. Also als Ersatz, passgenau, war der Hall und der Lärm von diesem Luftentfeuchter so stark, dass ich diese Aufnahme bzw. den Teil der Aufnahme überhaupt niemandem zumuten kann. Und möchte, deswegen habe ich das rausgeschnitten. Wer also Bock hat, sich die ganze Geschichte mal live und in Farbe anzuschauen, der wird wohl eine Führung buchen müssen. Lohnt sich auf jeden Fall in meinen Augen. Also mir hat die ganze Sache ziemlich viel Spaß gemacht und den anderen Beteiligten, so wie ich das mitbekommen habe, auch. Größtenteils zumindest. Und das ist das Stichwort. Weit im Norden, wo die Gänse sind laut, wo die Möwe dir dein Fischbrötchen klaut. Weit im Norden. Weit im Norden. Ja, haha. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen Konserve Nummer 113. Nordfriesland, endliche Watten. Ihr begleitet meine Holde und mich beim Lavalierschrittieren in Nordfriesland. Dies ist Teil 2 von X des Nordfriesland Urlaubs Specials. Viel Lavalieren beim Schrittieren mit Landschaft, Geocaching, Naturleuchttürmen, Atmo-Freunden und der Holden. Und ihr müsst noch stärker sein als beim letzten Mal. Die letzte Konserve endete mitten in der Ersatz-Nordseetaufe 2022 auf der Warft des Leuchtturms Westerheversand unweit von Westerhever und nicht zu weit entfernt von SPO. SPO, Subject, Predicate, Object, wie meine Englischlehrerin immer zu sagen pflegte, unwissend, dass es eigentlich St. Peter-Ording heißt. Und nein, Unwissenden sei gesagt, dass es kein Sänger der Musikrichtung Deutsch Heul, sondern ein sehr beliebter Urlaubsort im Norden ist. Ich komme bei Zeiten darauf zurück. Die letzte Konserve endete also mitten in der Ersatz-Nordseetaufe 2022 auf der Warft des Leuchtturms Westerheversand, in Ermangelung eines Cliffs als Turmhänger quasi, und genau da knüpfen wir jetzt an. Vorab eine Warnung. Audiosensiblen Menschen wird die Aufnahmequalität mutmaßlich nicht gefallen, weil auf zwei Ebenen des Leuchtturms permanent Luftentfeuchter laufen, die ein breites Frequenzspektrum enervierend laut belasten. Die Stimme des Vortragenden ist nicht wesentlich lauter, sodass ich einiges filtern musste. Das hört sich nicht wirklich toll an, aber hier geht es primär um die Information. Kann man sich antun, muss man aber nicht, denn es klingt auf gut Deutsch scheiße. Einmal mit Profis wäre nett, aber hey. Im Vorfeld fragte ich selbstverständlich, ob Fotografieren gestattet sei, was bejaht wurde. Anschließend fragte ich, ob ich zudem eine Audioaufnahme mitschneiden dürfe, was ebenfalls erlaubt wurde. Es gab auch seitens der Teilnehmenden keinen Widerspruch. Ich bin total begeistert. Was kostet das? 6 Euro pro Erlebnis. Ja, ich habe jetzt um 13 Uhr die nächste Führung. Mhm. Wie viele Leute sind Sie? Ich weiß nicht, wie das ist eine Frage, wer noch mit will. Also, wir sind 16, aber ich glaube nicht, dass alle ich habe noch 8 mitgehen. Plätze frei. Okay. Bei Max 10 ist das Maximum. Mhm. Der letzte soll nicht draußen stehen bleiben. Können Sie mal klären? Mhm. 1, 2, 3. Ja. Die einzige Frage, bitte. Wir haben noch 5 Plätze für auf den Leuchtturm rauf. 5. Kurz vorher 1 mache ich, muss jetzt erstmal vorbereiten, kurz vor 1 mache ich die Tür auf und dann machen wir das bar und ich verrechne das nachher vor. Ja, das ist perfekt. Super. Super. Dankeschön. Ja? Also 8 Uhr, ne? Ja. 9. Okay. Mit Augen zu. Ja, okay. Natürlich doof, ne? Ja. Na gut, aber die Hunde bleiben eh, ne? Ja, also da müssen eh welche hier bleiben. Manche haben Höhenangst. Ja, ja, könnte sein. Nein. Und wir machen jetzt mal zusammen eine Zeitreise, so 120 Jahre zurück in die Zeit um 1900. In der Zeit gab es hier in der Region, in der wir hier sind, nur 2 Leuchttürme. Das ist einmal auf Sylt bei Lisbon und auf Hamburg. Zusätzlich gab es noch 5 Feuerschiffe, die hier draußen auf der Nordsee lagen, aber Feuerschiffe, die hatten eine feste Position im Rundumlicht, damit man sich so ein bisschen raus auf der See orientieren kann. Aber gerade hier vor uns gibt es 2 sehr große Sandbänke. Bänke, wir können sie nachher noch sehen, die Sicht ist ein bisschen eingeschränkt. Also die eine können wir mit Sicherheit sehen, die zweite kann ich im Moment nicht versprechen. Aber es sind 2 riesige Sandbänke und zwischen den beiden Sandbänken verläuft der Heverstrom. Heverstrom ist der Strom, der Einfahrt Richtung Fellborn-Husum. Wenn man also mit dem Schiff Richtung Fellborn-Husum fahren will, nimmt man den Heverstrom, der ist sehr tief, tiefer als der Hamburger Hafen, aber nicht so breit und verläuft eben zwischen den beiden Sandbänken. Und gerade jetzt, wenn wir den Herbst, die Stürme kommen im Winter, wenn der Wind hier so richtig pustet, dann ist das schon mal passiert, wenn man nachts unterwegs ist, dass so ein Kahn durchaus mal auf die Sandbank gedrückt worden ist. Das war also schon so gefährlich, dass die immer weniger Leute damals mit ihrem Schiff, insbesondere nachts, hier fahren wollten. Und so wurde beschlossen, dass wir hier noch 3 zusätzliche Leuchttürme bauen, um diese Einfahrt, diese Region sicherer zu machen. Diese 3 Leuchttürme sind einmal auf Pellworm, dann noch einen auf Sylt oder Pörno unten an der Südspitze und eben hier Westerheber. Warum der Leuchtturm hier steht und nicht ein Stück weiter, weil eigentlich sollte er 300 Meter weiter Richtung Festland stehen. Weil wir stehen ja hier im Vorland, vorne mitten im Meer. Ganz einfach, die Bauern wollten ihr Land nicht verkaufen. Und somit hat das Land gesagt, okay, dann bauen wir ihn hier hin, weil hier gehört das Land alles. Das ist eine Entscheidung, die für mich einfach getroffen, aber auch eine ziemliche Herausforderung, weil, was ich eben schon sagte, wir stehen hier im Vorland, immer wieder überflutet, schwer zugänglich, wenn man dran denkt, wir sind im Jahre 1900 und plus. Was hat man gemacht? Man hat hier erstmal die Waffen aufgeschüttet, von landdeutschen Werften. 4 Meter hoch diese Waffen hier aufgeschüttet. Dann mit Pferden festgeritten, damit der Boden einigermaßen verdichtet wird. Und dann wurden 127 Holzpfähle im Boden gebracht. Aber das sind zwar 30 cm Durchmesser, 7,70 Meter lang. Um erstmal eine vernünftige Gründung zu haben, auf der ich den aufbauen konnte. Darauf liegt 1,5 Meter Betonsockel. Der ist an der Seite hochgezogen. Hier haben wir immer noch so 1,10 Meter Stärke. Und wir stehen jetzt hier auf der Ebene. Das heißt, all das befindet sich hier noch unter uns. Das ist der Hohlraum, oder? Bitte? Das ist der Hohlraum, oder? Ja, die Hohlräume, die wurden genutzt, Kohle zum Heizen und zum anderen als Zisterne. Weil Wasseranschluss gab es hier natürlich nicht. Und Strom sowieso nicht. Dann wurde hier, das ist auch noch hier Beton, von außen sieht man 16-eckig, wie sie es verschalt haben, hochgezogen. Und ab hier bis oben hin sind das gusseiserne Elemente. 608 Stück, solche Platten, die sehen wir uns, die schauen wir uns nachher oben nochmal ein bisschen im Detail an. Gusseisern heißt, wenn ich das mache, brauche ich eine Form, um das zu gießen. Und da wir chronisch zulaufen, in einer Reihe passt das noch. Die nächste Reihe darüber, die wird natürlich schon kleiner, das heißt, sie muss neue Formen haben. Also ein immenser Aufwand. Und damit sie das einigermaßen noch rechnen oder lohnt, hat man zumindest per Form und Hörnung auf die gleiche Art und Weise gebaut. Und konnte man die Form mit 3-mal verwenden. Es gab noch ein paar kleine andere Projekte, aber die großen, wenigstens 3-mal. Hätte man das Ganze gemauert, müssten die Mauern noch viel dicker sein, um das alles zu tragen. Das Gesamtgewicht wäre viel zu hoch gewesen für diese Gründung. Wir kommen jetzt so auf geschätzte rund 130 Tonnen. Also mit Mauerwerk wäre es aber noch viel mehr geworden und das hätte der Boden hier nicht mitgemacht. Wir haben kein Felsen unterwegs, sondern nur den Meeresboden mit dieser Wahlkampf. Der steht jetzt über 120 Jahre und der steht immer noch sicher. Ja. Gut, geht bis hoch. Geht bis hoch zum Landraum. Da haben wir eine Höhe von 41,5 Meter über normal 0 Kilo Hochwasser, normal Höhe 41,5 Meter. Wir gehen nachher in der Plattform raus, dann sind wir ungefähr bei 38 Meter. Gut, hier unten in dem Raum stand früher dieses Stromaggregat. Hinter Ihnen, das ist das heutige Notstromaggregat, das ist auch schon ein bisschen älter, aber das ist nicht das Original. Das Original stand hier von 1907. 1907 ging der Leuchtturm in Betrieb bis 1951. Bei 1951 wurde die Warf hier an Stromnetz angeschlossen. Aber bis dahin stand hier ein Dieselstromaggregat. Das hat hier im Raum über uns stand ein Akkulator tagsüber mit Strom versorgt und von dort gingen die Leitungen hoch zum Lampenraum. Aber wie gesagt, 1907 aufwärts, da gab es nicht so eine Glühlampe, die man da reinschraubte. Was hat man gemacht? Man hat damals solche Kohlestäbe verwendet. Das sind einfach die großen Bleistifte. Kohlestäbe, Gleichstrom, also eine Kathode drauf, hat sie vorne an der Spitze zusammengebracht, dann springt ein Funke über und dann auseinandergezogen und dann hat man eine sogenannte Lichtbogenlampe erhalten. Diese Lichtbogenlampe war so hell, so viel Licht erzeugt, dass das 21 Seemeilen und 39 Kilometer auf See draußen zu sehen war. Diese Forderung bestand aber auch, es war eine lautische Forderung, das Licht muss mindestens so weit zu sehen sein, also 21 Seemeilen. Diese Lichtbogenlampe hat das geschafft. Zwei. Es waren immer nur die beiden. Hier ist die Vorrichtung. Hier wurde es nochmal simuliert. Einer lag quer, einer hier vertikal hier vorne diesen Lichtpunkt das erzeugt. Das können wir später. Alles gut, gute Frage. Geben Sie auf. Soll ich Sie nicht beantworten, frage ich mich nochmal. Wenn wir sicher kommen, wenn die Antwort kommt. Wie lange haben die Stäbe ungefähr gehalten? Genau das wollte ich jetzt sagen. Problem war, dass diese Stäbe nur 9 Stunden gebrannt haben. Nach 9 Stunden waren die weg. Das heißt, nach 9 Stunden mussten die Stäbe gewechselt werden. Das war jetzt auch nicht so ein Riesenaufwand, das hat eine halbe Minute gedauert. In einer halben Minute ist kein Schiff in Seenot geraten. Aber das ist natürlich ein Grund, einer wesentlichen Gründe, warum hier permanent jemand vor Ort sein musste. Hier oben im Wachraum saß immer ein Leuchtturmwärter, das 24/7, also das ganze Jahr über, rund um die Uhr, musste jemand hier sein. Auf die Lampe achten, See beobachten, andere Seezeichen gucken und notieren, welche Seezeichen man sieht. Und das in diesem Dienst hier zu verbringen, bei dieser Zubewegung hier, das ist der Grund, warum wir hier die beiden Häuser haben. Hier haben nämlich der Leuchtturmwärter und der sogenannte Leuchtturmshilfswärter mit seiner Familie komplett gewohnt gelebt. Und das ganze Jahr, im Grunde genommen, ihr ganzes Leben haben die hier verbracht, bis sie denn mal in Pension gegangen sind. Das klingt im frühen Sommer, wenn es so schön sonnig warm ist, herrlich, romantisch, idyllisch. Aber hier das ganze Jahr über, und Sie merken das jetzt schon, es wird so ein bisschen wie die Nebel, die Stürme kommen. Hier zu leben war schon was Besonderes, das muss man für geschaffen sein. Ja. Richtung Westerheber. Es gibt hier natürlich keine wirkliche Zubiegung. Die einzige Verbindung zum Festland ist der Stockenstieg. Vielleicht haben Sie das Plakat vorne gelesen, oben können wir das sehen. Das ist wirklich ein schmaler Stieg, der sich hier durchs Wattenmeer, das Vorland schlängelt zum Festland rüber. Den sind die Schulkinder jeden Morgen darüber und jeden Jahr wieder zurück. Bei Sturm, Eisgang, sowas natürlich nicht. Dann sind sie entweder bei Verwandten oder Freunden auf dem Festland geblieben oder waren hier zu Hause, bis das Wetter sich wieder verbessert hat. Aber die Leuchtturmwärter mussten eben die ganze Zeit hier sein, permanent vor Ort. Die Schulkinder, ja, aber das war, ich sag mal, die Schulzeit eine begrenzte Zeitraum. Und danach sind sie wahrscheinlich sowieso aufs Fenster gegangen und haben nicht hier weitergelebt. Oder? Ja. Und die haben hier gelebt, die haben hier dann hinter dem Leuchtturm Gärten angelegt. Da haben sie Gemüse, Obst angebaut, um sie selbst zu versorgen. Die hatten Tiere, mussten sich da wirklich komplett selbst autark versorgen. Bis 1951 wurde der Turm an Stromnetz angeschlossen, dann hat es aber nochmal 5 Jahre gedauert, weil die Lampe, die heute da oben drin ist, die Prismengläser, das war ziemlich schwer in der Herstellung. Seit 1956 ungefähr, seitdem verwenden wir elektrische Licht. Und heute sind solche Xenon, Hochdrucklampen. Da ist Xenongas drin, 8 Bar, habe ich Gleichstrom. Und die macht dann auch die 21 Seemeilen daraus das Licht. Die hält ungefähr 2.500 Betriebsstunden. Der Turm hat ungefähr 5.000 Betriebsstunden im Jahr, das heißt, ich brauche 2 Lampen pro Jahr. Kostenpunkt, letzten Preis, den ich kenne, ungefähr 1.000 Euro. Vielleicht kommt es mittlerweile auch schon ein bisschen mehr. Aber so eine war auch in diesem Kino drin. Du erinnerst dich? Eine brennt immer. Die andere ist in Warteposition, falls eine ausfällt, schalte ich die andere sich selbst ein. Heute wird alles automatisch überwacht. Technik ist oben in einem Raum, kommen wir nicht rein, da sind sie nur das verschlossene Tier, wo dann die ganze Anlage brennt. Seit 1979 ist der Turm quasi ohne Leuchtturmwärter, das hat jetzt der letzte Leuchtturmwärter hier seinen Dienst beendet. Seitdem läuft es automatisch. Die ist jetzt entschärft, die könnte ich fallen lassen, aber ansonsten wäre es ein bisschen gefährlich im Wohnpunkt. Ja, wie gesagt, wir sind hier in dem Raum. Wenn wir jetzt gleich loslaufen, in dem Raum über uns stehen keine Akkumulatoren mehr. Da stehen jetzt heute noch ein paar Möbel, das nur so ein bisschen eingerichtet, dass wir nochmal so einen Eindruck kriegen, wie die früher in den Häusern gelebt haben. Wir kommen dann oben am Trauzimmer vorbei. Das ist nicht aus der Zeit von damals, aber hier wurden bis 2019 wurden hier ungefähr 800 Trauungen stattgefunden. Jeden Freitag kam der Standesbeamte oder die Standesbeamtin von Garding hierher und hat hier Trauungen durchgeführt. Nachfrage friedlich, ich sage im Moment, es ist ausgesetzt, es wird bestimmt wieder aufgenommen, es ist nur eine Frage der Zeit, auch ein bisschen Vorbereitung. Da würde ich gerne dran durchgehen. Gut, soweit. Grundsätzlich zum Turm erstmal. Wir haben, auch keiner will zählen, 160 Stufen. Drei davon haben wir alle schon geschafft, die drei zur Eingangstür. Und die anderen machen wir uns jetzt auf den Weg. Eine Bitte noch, sollte jemand unterwegs Kreislauf haben oder sonst welche Beschwerden bekommen, hinsetzen, anhalten, hinsetzen, Maske runter, durchatmen. Bitte ist keiner alleine runtergehen. Das wird dann einfach zu gefährlich. Aber bitte Bescheid sagen oder Nachbarn, Partner Bescheid sagen. Ja? Okay? Dann gehen wir mal los. Ja, denn. Ich habe diesen Sommer schon 1900 geschafft. Ich weiß mal nicht wie, aber. Bedauerlicherweise war der Ton in der nächsten Ebene richtig grottig. Der Turmführer stand dummerweise genau neben dem Luftentfeuchter. Und das kann ich euch beim besten Willen nicht antun. Der erste Teil, der war schon schlimm genug, aber das geht echt nicht. Also, wir überspringen das jetzt und gehen in die Ebene darüber. Hier gibt's, was ist hier in dem Raum interessant, vielleicht, was hier liegt, ist jetzt nicht aus der Zeit damals, aber zwischenzeitlich irgendwann hier reingebracht. Das ist eine Vorrichtung, die wir oben außen anbringen können, um dann einen Lastenkorb Sachen hochzubringen. Oder Fenster zu putzen von außen und ringsrum anlegen. Ach, das ist nicht die Bungee-Plattform. Nein. Ich wollte es gerade. Ich wollte es für dich fertig machen. Ganz ehrlich, ich möchte dieses Ding hier auch nicht da oben schleppen oder außen anbringen. Es ist schon ein ziemlich heftiges Teil. Ich habe es auch noch nie in Aktion gesehen. Aber wir haben eine. Die Möglichkeit besteht. Was ansonsten noch ist mir bestimmt aufgefallen, heute ist wieder trocken. Die Farbe ist schon ziemlich matt. Und abgenutzt, verwittert draußen. Der Turm ist zuletzt 2006 gestrichen worden, bei 2007 war 100-jähriges Jubiläum, da sollte er wirklich hübsch aussehen. Und er soll alle 10 bis 12 Jahre gestrichen werden, das heißt, er ist überfällig. Pandemie, auch nicht stattgefunden. Im Moment ist geplant, dass er nächstes Jahr gestrichen werden soll. Die Feuerlöschzeichen da, das ist dieses Rot, das ist das eigentliche Rot. Am schönsten sieht es aus im Moment noch, wenn es regnet, wenn es nass ist, dann ist das Rot immer wieder kräftig. Aber sobald es trocken ist, dann ist es nicht mehr so hübsch, wenn man näher ran ist. Ja, manche Leute kommen und hier, natürlich, wenn er so schön rot kräftig strahlt, meistens sieht er schon anders aus. Das ist ja nicht ein Postkarten-Idyll sozusagen. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr wieder, dann wird der Turm voll eingerüstet, dann wird es so 2 Monate dauern, dann wird er gesperrt. Dann mache ich also keinen Zugang. Dann muss der Instagram-Filter das richten. Also wenn Sie nächstes Jahr nochmal einen Besuch hierher planen, versuchen Sie schlau zu machen, ob, wie weit Sie hierher kommen oder ob der gerade eingerüstet wird. Alle zwei Jahre reicht. 10 bis 12 Jahre, ja, genau. Ich habe sie mal gesagt. Gut. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Jo. Ja. Dann 2 Ebenen noch, dann gehen wir ein Stück weiter. 127. Ja, wir kommen in den Raum wieder zurück, aber Foto ist okay. Ich erzähle da gleich noch ein bisschen was da drin. Wieso? Könnt ihr noch ein Stück gehen, dann kommen die anderen ja, vielleicht auch raus. Wieder rein. Was hat denn Vorhaben erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was hier außen rum. Gucken, dass es einigermaßen hier wieder verstehen. Also was Sie hier unten sehen, die Gärten, haben Sie unten das Bild ja gesehen, wenn Sie hier runterkommen. Da haben die ihre Gärten angelegt. Und die Tiere und hier diesen schmalen Stieg, den Sie hier sehen, schmalen Weg. Das ist der Stockenstieg, den Sie jetzt schon überschwemmt und sehr schmal. Der schlängelt sich da über zwei Truppen bis zu den großen Graben und schlängelt er sich rüber zum Festland. Der ist jetzt gesperrt, klar überflutet, aber jetzt beginnt auch die Zeit der Zugvögel, die hier das als Rastplätze verwenden. Früher haben wir hier Nistplätze, weil das alles Naturschutzgebiet ist, ist der Weg jetzt immer nur für die Öffentlichkeit von Juni bis September geöffnet. Der Rest ist dazu zum Schutz in der Natur. Was Sie hier sehen, diese Gräben, die hier so schön gerade parallel hochlaufen, die sind aus der Zeit der Landgewinner. Ganz früher war das hier alles Wasser und Meer, so wie daneben an. Und dann wird hier das Land gewonnen. Was hat man gemacht? Man hat die Gräben ausgehoben, Erde in die Mitte geworfen, gewartet, bis das Wasser wieder kam. Das bringt natürlich Sand, Schlick, andere Sachen mit. Abgesetzt, dann hat es wieder die Gräben ausgehoben, wieder oben drauf geworfen und somit wächst das untere Stück ein bisschen an. Und irgendwann wird es nicht mehr permanent überflutet und dann dauert es nicht lange, wenn ein Stück Erde brach liegt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich irgendwelche Pflanzen darauf niederlassen. Wo Pflanzen für das Gute gebildeten Wurzeln. Wenn Wurzeln gebildet werden, halten sie die Erde fest und somit das immer fester und immer widerstandsfähiger. Zudem war früher mal hier nur ein Schaf. Heute im Naturschutzgebiet haben die Schafe noch auf der Warf oder am Deich, weil Schafe sind Küstenschutz. Die fressen das Gras sehr kurz ab. Wenn Gras sehr kurz gehalten wird, bildet es lange, kräftige Wurzeln. Also wieder Erde festhalten, den Boden stärken. Zudem das Rumlaufen der Schafe, das Trampeln verdichtet den Boden immer. Deswegen haben wir die nach wie vor am Deich, um den Deich zu schützen. Und hier auf der Warft eben auch, um die Warft immer wieder zu schützen. Der Rest, wie gesagt, ist Naturschutzgebiet. Und wenn Sie darüber gucken, diesen kleinen Hügel mit den Büschen da drauf, das ist der sogenannte Schafsberg. Wenn hier nämlich alles unter Wasser stand, sind die Schafe da hoch und haben sich in Sicherheit gebracht. Ja. Also kein gutes Schaf. Nee. Das zeige ich Ihnen nachher nochmal ein Bild, weil das sieht echt toll aus. Ich bin immer begeistert. Das funktioniert. Also ich kenne Deich auch nur so grün und von Schafen festgetrampelt. Ja. Wir kommen aus St. Peter. Ah ja. Da ist ein Tierdeich. Das macht das ja, gut, der wurde irgendwann mal nachträglich gemacht. Ja. Sieht nicht schön aus. Nee. Aber Tierdeich ist natürlich pflegeleichter als so ein Grasdeich. Ne? Aber es ist halt mit den Schafen eigentlich immer schön. Ja, es ist schön. Das ist natürlich idyllisch mit den Schafen. Ja, ne? Ja, die Fahrräder sahen jetzt eben ein bisschen beschmuddert aus, aber gut. Ja, die Fahrräder. Das kann man ja dauernd mal eine Frage fürs Auge. Ne? Ansonsten, ja, die Sicht ist ein bisschen eingeschränkt heute, weil es halt ein bisschen diesig ist. St. Peter kann man die Pfahlbauten gerade noch so erkennen da drüben. Ja, je nachdem, wo Sie sind, können Sie sogar noch das grüne Licht oder das weiße Licht sehen. Das ist eine Frage, wie weit Sie am Deich noch sind. Ja. Wir haben jetzt kurz vor fünf ist Hochwasser. Das heißt, wir haben jetzt so, das Wasser ist auf dem Weg zurück, aber noch ist hier alles leer und im Sommer. Aber bei schönem Wetter sieht das so nah aus nach St. Peter, dass man meint, man kann da rüberlaufen. Mhm. Tun Sie es nicht. Sie schaffen es nicht. Es geht nicht. Hier sind auch überall diese Priele dazwischen. Ja. Man sieht das, diese halbrunden Wasserwege hier, sogenannte Priele. Weil das Wasser, das, wenn das kommt, die Flut kommt, die läuft ja nicht in einem gerade Linie hier rein, Nun, das Wasser sucht sich die tiefen Stellen, die leichten Stellen, wo es erstmal durchkommt und fließt dann von der Seite rein. Und genau da, schwupp, sind sie abgeschnitten. Das sieht man sehr schön so mit den. Hier würde es nämlich von der Seite kommen. In der Mitte ist die Sandbank oder noch eine Sandbank. Stehen auf der Sandbank, sonnen sich und kommen nicht mehr zurück. Wie viele Kilometer sind das noch? Ich weiß nicht, aber das sind so fünf bis sechs. Okay. Letztes Jahr haben Gäste versucht, mit dem Fahrrad darüber zu fahren. Was? Lieb beim Versuch. Ja, und muss mit dem Hubschrauber geholt werden, oder? Ja, ich glaube, die Feuerwehr hat sie. Die Feuerwehr, die Hoovercraft, und die können ja dann da rausfahren. Wie bescheuert kann man das sein? Ja, gut. Ja, aber ist so. Soll ich auch mal versuchen? Also, ich bin gestern am Autostrand gewesen. Selbst da konnte ich auf dem festen Sand schon nicht von dem Rennfahren geraten. Ne? Ja. Aber das sieht wirklich dann so nah aus, als wenn man denkt, doch, da kann ich mal eben rüberlaufen. So herrlich. Ja. Ich bin sonst in Cuxhaven, und das ist Neuwerk ja auch relativ nah. Also, es sind schon 10 Kilometer, aber man meint ja auch, man könnte aber man muss auch wirklich so laufen. Ja. Ne? Ja. Selbst am Strand, wenn du nur zu den Hütten willst, ne? Kommst du teilweise auch. Also, ansonsten, man kann bei normalem Wetter, können wir bis Büsum gucken, dann sieht man diesen weißen Turm von Büsum. Ja. Hier runter, heute natürlich hört es am Horizont auf, ich glaube mal, wir haben eine Sicht von 5, 6 Kilometern mehr schaffen wir heute nicht. Es gibt aber doch auch Leuchttürme, die sind, ich sag mal, gerade gebaut. Ja, dann sind die nicht so hoch. Ah, das stimmt. Aber das wäre doch viel weniger Arbeit gewesen. Jetzt hier. Ja, aber dann stehen die, wenn die so hoch sind, in den Wind stehen und dann so ein Koloss in den Wind stellen. Also Aerodynamik ist dann auch ein Grund. Der hier bei Windstärke, ich weiß, bei Windstärke 11 und 12 noch nicht oben, aber wenn sie bei 9 hier oben stehen, fassen an die Wand, da merken sie nichts. Also es ist nicht so, dass der vibriert oder wackelt. Was haben wir heute an Wind? Müsste jetzt nachgucken, aber ich sag mal, das ist so Windstärke 5. Mit Böen so bis 6. Da müssen wir gleich den ganz schrampeln. Müsste jetzt nachgucken, aber geschätzt würde ich sagen 5. Ja, wir können, wie gesagt, wir sehen sonst Büsum. Normalerweise sehen wir Tönning. Das liegt hier in Verlängerung von einem breiten Graben. Aber leider genießen Sie trotzdem. Ich bin ja nur öfter hier oben und jedes Mal sieht das anders aus. Und ich bin jedes Mal wieder beeindruckt. Das ist gut, dass wir hingekommen sind. Ne? Ja. Das ist kein Hochwasser hier. Ja. Ich war Samstag hier und ich wusste nicht, dass der. Ich habe gedacht, der steht so, dass man den jederzeit besichtigen kann. Ja. Nee. Musste ich unverrichteter Dinge fahren. Ja, es bringt. War das letzte Woche oder die Woche davor? Müssen jetzt überlegen. Stand der Weg hier 30 cm unter Wasser. Das ist, sobald wir. Normale Hochwasser ungefähr 50 cm über normalem Hochwasser, dann wird der Weg überflutet, wenn der Wind dann noch von der Seeseite kommt. Also ich hatte das gerade Stück, da stand schon auf dem letzten Stück das Wasser. Drückt das Wasser so rein, kann nicht so rausfließen. Ja. Und dann ist hier alles überschwemmt. Ja. Hier ist schön ruhig. Halt mir nicht kaputt. Ja, nochmal durchlassen, wo sich die Tür schlägt. Wenn sie durchwohnt, zieht man sie einfach die Tür ran. Dass wir hier jetzt noch ganz gut sehen können, Wasser kommt jetzt, aber hier vor uns liegt eine riesige Sandbank. Das ist Westerheber Sand. Und der Leuchtturm heißt offiziell auch Leuchtturm Westerheber Sand. Sagt doch keiner. Und auf der anderen Seite, hier dazwischen, läuft, man sieht es leider nicht, ist im Nebel, Niederungssand, Naturschutzgebiet, Niederungssand, das ist die andere riesige Sandbank. Und hier dazwischen läuft eben die Fahrrinne Richtung Kelwarm und Husum rein. Wir sehen leider nichts am Horizont. Der Betonweg, den wir alle gekommen sind, der ist 77 zum ersten Mal gebaut worden und 77 ist auch die Warft ins Wassernetz angeschlossen worden. Der ist dann 82 noch mal ein bisschen verbreitert worden, aber so lange gibt es den noch nicht. So, wenn dann die Fotos gemacht sind, können wir dann langsam wieder reinkommen. Wieder, wir bleiben hier oben. Wir sahen alle, die mit dem Kleid hier die Treppe hoch, aber ne, bis hier hinzukommen ist auch nicht so einfach, ne? Ja. Hey. Aber dann haben sie sich dann da umgezogen. Mit dem Kleid dann die Treppe hoch. Wie, du hast Haare? Entschuldigung. Lass uns kleben mit ist nicht unsere Gruppe, deswegen. Ganz ehrlich, ich bin unterhalten. Ist doch gut. Ne, da war ja nur das Frauenzimmer. Aber dass das noch jemand kennt, sehr schön. Was denn? Lass uns kleben mit Quark. Ja. Fettig heißt die Gegeben. Lass uns kleben mit Quark. Also die jüngere Generation muss eigentlich mal komisch machen, ne? Das machen wir auch mal eben. Wir gehen mal eben nach draußen. Ich habe 2 Sekunden Zeit. Entschuldigung. Okay. Euch was schaut von draußen rein. Holla, holla, ho. Wird wohl nicht der Kick. Ja, lass mal das. Oh, so sieht das dann aus. Verstehe. Ja. Mhm. Wenn das Wasser da ist. Wenn das Wasser da ist. Ja, wenn weg ist, so, ne? Cool. Aber wer hat sich denn eben hier wegen der Treppe hoch mit Brautkleid? Ja, aber guck mal, also allein hier hinzukommen ist schon schwierig. Ne? Das ist das Zweite. Ne? Ja, das ist das Zweite. Also ich glaube, ja, da, die haben doch da dieses Lastending zum Hochziehen. Ja, ja. Dann, ja. Ein dreckiges Brautkleid oder? Das nee, dann wird es ja nicht dreckig, wird es ja hochgezogen. Standardmäßig. Das dann ist die Braut wie so ein Spinnacker seitlich. Ja, genau. Aber wenn ich überlege, meine Freundin hatte so ein Kleid, das war noch schlimmer als das. Das war ja so ein halbes Zelt. Ja. Mit so viel ja. Metall. Ja. Drin. Die Sugar Daddy oder was? Nee, die haben nicht geheiratet. Achso. Ich bin jetzt wieder runter. So. Geht das so? Ein bisschen eng hier oben, aber ich denke, das kriegen wir hin. Aber hier noch ein paar Informationen hier oben. Was wir jetzt leider nicht wir sehen konnten, im Nebel auf der anderen Seite. Also wir sind ja hier. Entschuldigung. Funktioniert wie in der Schule immer noch. Ja. wir sind ja hier, Westerhiversand, auf der anderen Seite, hier Süderhoch-Sand. Man sieht hier das Gelbe, diese große Sandbank. Die eine können wir hier vorne noch erkennen. Da drüben ist eben die andere riesige Sandbank dazwischen, die Einfahrt Heberstrom Richtung Pellworm in Husum. Und da drüben steht die Barke Süderhoog. Das ist die alte Position. Früher war eigentlich der Meeresboden bis zum Querbalken. Okay. Nur das wurde alles vom Meer abgetragen. Das heißt, da fehlt schon so ein Stück. Und man hat hier unten Sandsäcke da uns hingelegt, um die noch einigermaßen zu schützen, bevor sie dann irgendwo umfällt. Und die wurde dann 1,5 Kilometer landeinwärts wieder aufgebaut und wurde. Das ist die heutige Position. Nur mal so, auf St. Peter, was ihr das wissen, jedes Jahr 7 Meter vom Strand weg. Weil das Meer holt sich das alles wieder, trägt den Sand ab, was wir hier in Landgewinnung gemacht haben, wird an anderer Stelle wieder abgebaut. Solange man die Leuchttürme noch nicht so verschieben muss wie in Dänemark. Ne? Nee, genau. Ja, nicht den einen, der da so verschoben worden ist. Ne? So, erzählen wir, gucken wir uns auch nochmal die Lampe selber, das Licht nicht an. Der Lampenraum ist jetzt direkt über uns, da ist die Tür, aber mein Schlüssel passt da auch nicht, ich komme da nicht rein. Ist auch ziemlich eng da oben, nur Technik kann. Kann auch interessant sein. Was Sie, irgendjemand hat doch da ein Foto eben noch so über die Brüstung gemacht. Vielleicht haben Sie es gesehen, weil das ist da in der Ecke oben sind, nur schon mal gesehen zu haben. Da sind so feststehende Bereiche, rot, weiß und grün. Und auch hier rot, weiß und grün. Was die bedeuten, können wir gleich dazu, nur dass Sie schon mal gesehen haben. Die sind hier oben im Glas in festen Positionen. Dann, als ich sagte, haben wir ja da oben 2 Lampen drin. Hier liegt nochmal so ein Teil. Eine davon brennt immer, die andere ist in Warteposition. Und wenn die Lampe an ist und nachts, wo Sie bestimmt der eine oder andere schon gesehen hat, blinkt natürlich. Es ist nicht so, dass wir die Lampe dann immer ein- und ausschalten, weil das würde die Lebenszeit doch deutlich verkürzen. Es ist so, dass die Lampe, das ist eine sogenannte Umlaufscheibe. Das ist ein Teller mit solchen Blenden davor, der sich um die Lampe dreht. Und wenn eine Blende vor der Lampe ist, deckt er das Licht für 1 Sekunde ab. Und der Abstand zwischen der Blende hier bis zur nächsten sind 2 Sekunden. Das heißt, wir haben 1 Sekunde dunkel, 2 Sekunden hell, 1 Sekunde dunkel, 2 Sekunden hell, 1 Sekunde dunkel, 8 Sekunden hell. Und dann fängt es wieder von vorne an. Dann hat er sich einmal rumgedreht. Und dieses 1 dunkel, 2 hell, 1 dunkel, 2 hell, 1 dunkel, 8 Sekunden hell, das ist die sogenannte Kennung des Leuchtturms. Und so hat jeder Leuchtturm seine individuelle eigene Kennung. Amerika Leuchtturm kann sein, dass es nochmal identische ist. Interessiert aber hier keinen. Ja, interessiert hier keinen. Und so hat jeder Leuchtturm seine eigene Kennung und wer auf See unterwegs ist, sieht das Blinkzeichen und kann, wenn er das nicht auswendig weiß, nachgucken, im Verzeichnis, welcher Leuchtturm das ist und kann dann bestimmen, was er bester Heber sagt. Genau. Tagsüber ist ja die Lampe aus, aber auch tagsüber unterscheidet sich jeder Leuchtturm vom anderen in der Kombination Farbe und Form. Nehmen wir Pellworm. Wir haben ja gehört, Pellworm ist die gleiche Art und Weise gebaut. Jetzt, gut, die beiden Häuser nicht, aber der Turm selbst ist auf die gleiche Art und Weise gebaut, sieht identisch aus. Der ist aber anders angestrichen. Hier ist ein kleines Foto, aber ich glaube, ganz gut zu erkennen. Der hat unten rot, klein weißen, großen rot, während wir ja rot-weiß, rot haben. Wir haben ja die drei roten, die zwei weißen. Und so ist wirklich jeder Turm unterscheidet sich vom anderen in der Kombination Form und Farbe. Hörnung, da muss man oben im Kopf gucken, oder? Wenn ich Hörnung und Pellworm, die sind ja ganz schön ähnlich. Sie sehen ähnlich aus, aber auf der Distanz wahrscheinlich wieder anders. Also die Maße der Farbe sind unterschiedlich. Und das ist tagsüber einfach zu erkennen, das ist die sogenannte Tageskennung. So, wie funktioniert denn das mit der Navigation mit dem Leuchtturm? Nehmen wir mal an, wir wollen nach Pellworm oder nach Husum fahren. Und es ist tiefste Nacht, Neumond, da ist wirklich alles dunkel und auch vollkommen bewölkt. Und wir kommen von hier unten hochgefahren. Dann fahren wir so lange, bis wir zuerst das grüne Licht sehen. Hier nennt sich den grünen Streifen. Ein grünes Licht. Dann weiß ich, okay, ich bin noch ein bisschen zu weit rechts vom Leuchtturm. Das weiße Licht muss gleich kommen, weil das ist das Markante. Wenn ich das weiße Licht sehe, schwenke ich ein und fahre dem weißen Licht entgegen. Wenn ich zu weit bin, sehe ich das rote. Ups, zu weit, einen Schlenker machen. Und ich fahre dem weißen Licht genau entgegen, so lange, bis ich von Süderoogsand, von der Barke, zuerst das rote und dann das weiße Licht sehe. Sobald ich das weiße Licht sehe, schwenke ich ein und fahre dem weißen Licht Richtung Süderoogsand entgegen. Das wiederum mache ich so lange, bis ich von Pellworm das weiße Licht sehe. Dann fahre ich hier hoch und schwenke dann ein und fahre dem weißen Licht Richtung Pellworm entgegen. Und damit habe ich die Einfahrt hier Heberstrom. Steht auf jeder markanten Ecke ein Leuchtturm? Wie habe ich das denn konfiguriert am Anfang? Ich muss natürlich gucken, weil die Einfahrt, wie gesagt, ist sehr tief, tiefer als der Hamburger Hafen, aber nicht so breit. Daneben fängt dann die Sandbank an. Ich muss natürlich aufpassen. Es ist nicht wie eine Autobahn gebaut, sondern so wie die Natur das geschaffen hat, verläuft das natürlich so ein bisschen im Zickzack. Ich fahre dann wirklich so im Zickzack hier rein. Hier rüber, da hoch, hier rüber, bis ich da drin. Ab hier liegen dann Fahrwassertonnen, sodass ich dort auch rot-grün, internationale Kennzeichnung, dass ich da zwischen den Fahrwassertonnen mich da reinbewegen kann. Also und die stärksten Nebel wirklich, ne? Nebelhorn haben wir nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da sieht man die Lichter dann nicht. Ja, doch, schon ziemlich hell. Also da muss es schon ziemlich dichter Nebel sein. Verlagert sich die Fahrrinne auch? Also ja, baggern die auf? Weil ich kenne die Geschichte bei Dorum halt mit dem Wursterarm, der dann nachher irgendwann nicht mehr aktuell war. Also bei uns hier bislang noch nicht aufgebaggert worden. Natürlich, es gibt den einen oder anderen Leuchtturm, der ist so kleinere, der ist abgeschaltet, der wird auch nicht mehr eingeschaltet, weil er einfach nicht mehr die richtige Richtung anzeigt. Man kann den noch eine Weile justieren. Aber irgendwann geht es nicht mehr, denn wenn sich die Fahrrinne so verändert hat, dass das Licht nicht mehr zur Fahrrinne passt, muss ich ihn abschalten. Dann muss ich mir was Neues anfangen, das muss einen neuen aufbauen oder wie auch immer. Es gibt auch den einen oder anderen Leuchtturm, wo man der Meinung war, so klein, den kann ich abschalten, den brauche ich nicht mehr. Nach 3 Tagen brannt er wieder. Weil die Leute orientieren sich da dran. Weil jeder sagt, ich habe doch GPS, wozu brauche ich die Dinger überhaupt noch? Ne? Ja, aber es ist ja alleine nicht zugelassen. Es gibt 2 wesentliche Gründe. Das eine ist, der Mensch glaubt nur dem, was er sieht. Jeder weiß das nicht. Auch wenn ich im Auto fahre, im Navigationssystem, die Dame erzählt mir, dass ich jetzt hier rechts abbiegen, Richtung XY fahren soll. Das mache ich. Ich gucke raus und lese das Schild, ob es wirklich nach XY geht. Und so ist es genauso auf der Seefahrt. Man guckt, ob man wirklich den Leuchtturm sieht, ob man die Einfahrt hat. Das andere ist aber der wesentlichere Punkt. Das Land hat eine Verantwortung für den Küstenschutz. wenn mein Gerät kaputt ist. Oder, es ist kein deutsches System, ich sage jetzt mal provokant, wenn irgendjemand das mal abschaltet, hätten wir ein Problem. Und auch in dem Falle müssen die Küsten geschützt werden, dass kein Schiff aufläuft und dass jede Seefahrt da draußen noch sicher navigieren kann. Deswegen haben wir die Leuchtfeuer. Deswegen gibt es auch 4 Navigationssysteme. Mit GPS, GLONASS, Galileo und Beidou. Ja. Also nach dem Russischen würde ich jetzt aber auch nicht mehr. Also, ja. Die Satelliten verändern sich da oben nicht, die senden weiter. Ja, aber du kannst eine Verzerrung drauf tun, nur du erinnerst dich. Noch eine interessante Information. Bester Iversand ist ein sogenanntes Leitfeuer. Es gibt Leuchtfeuer, die also rundherum strahlen. Und es gibt diese Leitfeuer wie Bester Iversand und auch Süderrucksand, die mit dem weißen Licht mir den Weg leiten. Das ist ein kleiner Unterschied. Ob der wirklich eine echte Navigation ist oder nur Positionbestimmung. Gut, das andere Thema Wasser ist ja auch immer hier ein spezielles Thema, wo wir hier uns jetzt gerade befinden. Das ist mal so ein Foto von 2013, aber das kann jederzeit wieder passieren, dass die Warft hier, also der Leuchtturm, wirklich wasserumspült ist. Oder auch hier mal. Das haben wir unten schon gesehen, das ist gut. Da sind wir ja alle hochgekommen, da unten. Bevor wir unten sind von der Kurve, hätten wir schon nasse Füße. Auch 2013. Und in dem. Wieder? Nee. Ich kann es einmal auf den Tisch legen. Ja, so. Das spiegelt sich immer so. Wir haben hier unten in dem. Oh, da hinten. Sie haben die Lichtschalter, Sie haben die Macht. Ich hab die Macht. Welche? Davor. Wir haben hier unten im Südhaus wohnen 4 junge Leute, Bundesfreiwilligendienst. Die machen hier ihr ökologisches Jahr. Die leben wirklich das ganze Jahr hier, kümmern sich um Naturschutz, um Vögel, Brutplätze und so weiter, machen Radführungen. Die leben hier wirklich ein Jahr. Und auch 2013 haben hier Leute gelebt, junge Leute, und ja, die waren natürlich ein bisschen eingeschlossen, weil die waren ja auf dem Sturm, haben das Foto gemacht, weil sonst ist ja hier keiner drüber gekommen. Und dann, haben wir ja draußen den Schafsberg uns angeguckt. Wenn Sie auf dem Bild sehen, da ist der Turm also auch Wasser umschlungen, und hier unten sind die ganzen Schafe auf dem Schafsberg. Und wenn Sie unten auf dem Rückweg mal gucken, der ist höher, als man das von hier oben sieht. Also es, ich weiß das Maß nicht mehr, aber es, von hier denkt man, ey, das ist nur so ein flaches Ding. Nee, der ist schon eine Ecke höher. Der ist aber auch aufgeschüttet, oder ist der? Ja, ist auch aufgeworfen worden, ist kein natürliches Ding. Dann gab es ja die beiden großen Sturmfluten, 62 und 76. Das waren ja die richtig schweren 62. Die ist ein bisschen länger her. Die haben sich ja nur über 4 cm unterschieden, die waren schon beide schon ziemlich heftig. Wir haben damals, oder bis 62, hatten wir vor dem Turm noch ein kleines Haus stehen, also hier auf der Seite, Richtung Seeseite. Das war so ein kleines Haus, Werkstattraum, Arbeitsraum für die Leuchtturmwärter. Das wurde aber so stark beschädigt durch die Sturmflut 62, dass man entschieden hat, es abzureißen, nicht wieder aufzubauen. Und bei der Sturmflut 76, da stand das Wasser also eben schon so hoch. Da hat der Leuchtturmwärter, Herrn Gerzen, das war der letzte, vom Haus zum Turm schon ein Seil gespannt, um seine Familie dann in Sicherheit zu bringen. Weil Sie können sich vorstellen, wenn das Wasser so hoch steht bei einem Sturm, dann ist da richtig Strömung und dann pustet der Wind, ist das eine leichte Brise da draußen. Also das ist schon heftig, das war 76 bei der großen Sturmfluten. Braucht keiner. Dass das Land hier überflutet ist, immer wieder, jeden Winter. Wie gesagt, der Weg war jetzt schon ein paar Mal unter Wasser, und auch das Vorland hier wird unter Wasser stehen. Das passiert halt bei stärkeren Stürmen, insbesondere wenn wir von der See den Wind haben. Ist aber noch ein paar Tagen wieder weg. Ja, ich sagte ja schon, die Frage kam ja schon, Mai 1905 bis Juli 1906 war die reine Bauzeit des Turmes. Der Turm hat damals 250.000 Reichsmark gekostet. zu vergleichen. Ein Arbeiter hat 55 Pfennig die Stunde, ein Vorarbeiter hat 80 Pfennig die Stunde bekommen, dass man so eine Relation hat. Das war auch doch schon ein Haufen Geld. Aber es gibt eben auch das Dokument noch, dass der Turm damals in Hinsicht Preis, Qualität und Zeit wie vereinbart geliefert worden ist. Das war schon eine echte Leistung. Gut, ja, haben Sie wahrscheinlich hier gesehen, Hochzeiten, Trauung habe ich erzählt. Die Trauung rechts ist auch eine unvergessene. Da hat die Braut natürlich gedacht, so schön im weißen langen Kleid und dünnen Kleid hier zu heiraten. Und die wurde so mit vom Regenschauer erwischt, man hat sie dann in Plastiktüten gepackt und mit Bollerwagen zurückgegeben. Und ging nichts mehr. Passiert, aber glaubt mir, die vergessen es auch nicht. Nein, die Bollerwagen wird uns einfach schön. Ja. Gut. Also Fragen von Ihrer Seite? Nee, wunderbar. Dann machen wir uns auf den Weg zurück. Den Weg kennen Sie? Abwärts, ja. Ne? Es gibt nur den einen, Richtung. Aber du wolltest den einen, den anderen empfehle ich nicht. Ja, oder die Bungee-Plattform. Ich habe gerade gesagt, die andere empfehle ich nicht. Gehen wir nicht. Und Bungee heißt, ich muss ihn ja wieder hochziehen. Also ich hatte... Nee, den kann man auch ablassen. Ich hatte mal überlegt, wenn man die Treppen klappbar machen würde, dann könnte man von hier oben eine schöne Rutsche nach unten bauen. So, ja. Die Neigung hinkriegen, ne? Och, Bällebad. Ja. Ein großes Bällebad. Ja. Ja, wir gehen mal voraus. Fehlende Boden im unteren Umlauf, das sind hier die. Wahrscheinlich die. Hier, ne? Hast du gesehen? Abgelaufen? Diesen Monat müssen die gewartet werden. Ja, dann wird das wohl auch einer machen. Nächste Wartung 10/22. Dann macht das auch einer, garantiert. Und Risse im Beton. Runter geht bedeutend leichter als drauf. Also die Tür sieht aus wie im Dom, wo die Toiletten sind, ne? Oben bei der Dachführung, weißt du? Apropos Toiletten, da muss ich jetzt gleich auch mal hin. Ja, Risse im Beton. Nee, das ist ja klar, dass der hier... Nein, der da oben. Die ganze... Der von oben nicht. Du kannst ja davon ausgehen, dass die ganze Kälte, die fällt nach unten. Ja, da oben stehen. Ja, ja, das ist schon klar. Und wenn die Kälte nach unten fällt, hast du hier mehr Kondensation. Wir wollen einen Kuschenfoto machen. Was heißt ein Kuschenfoto? Puschenfoto? Hallo, Puschenfoto. Komm, Puschenfoto hier. Hallo, man darf auch gar nicht alleine. Was? Ja, fehlen noch welche. Da fehlen noch welche. Müssen wir noch reinmachen. Bewegt euch hier, Lutscher. Los, los. Puschenfoto. Puschenfoto. Wer fehlt denn noch? Immer dasselbe. Ich mache schon mal ein Sicherheitsfoto. Ja. Das ist gut. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der kommt zu spät. Der ist nicht mit auf. Dann hast du schön gesagt. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, sehr schön. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen noch einen sonnigen Augenblick. Ja, ein Rückenbild jetzt, das macht es auch ein bisschen leichter. Ja, das stimmt. Weil es ist so schwer hier, ja. So. Vielen Dank. Gerne, freut mich. Vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Kannst du den mal nehmen? Ich muss einmal um die Ecke. Ja, mach mal. Oder ist da nur eine Toilette? Ah. Ist nur eine. Das beantwortet die Frage. Dass es länger dauert? Oder dass sie zu ist? Dass sie zu ist und dass nur eine ist. Scheiße. Ach, mein Gott, das schwitzt hier so am Rückweg aus, wenn es nicht anders geht. Dann ist das jetzt leider so. Da ist dicht. Da ist einer drauf. Das ist doch was anderes als da ist dicht. Einer ist noch da. Der braucht es sich. Nein, danke. Der braucht es sich länger, dann muss ich halt da hinten gehen. Nee, das dauert da wahrscheinlich was länger. Achso, ich wollte jetzt das Dings hier wieder reintun. Ja, muss ich gar nicht fragen. Könnte ich ja eigentlich, das sieht jetzt nicht aus, als wird das noch regnen die nächste Zeit, ne? Pack ich die Tüte mal wieder weg. Wir können es ja mal geschlossen nebeneinander dahin stellen. Oh ja, das machen wir jetzt mal. Komm, wer kommt mit? Ja, ich komme mit. Aber schön, dass man das Audio verwenden darf. Ich habe das komplett aufgenommen. Ich hatte ja gefragt, ob man das Audio haben darf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Aufnahme selber ist. Aber da werde ich einiges im Podcast tun. Abends sollte es dann zwecks gemeinsamen Ausklangs in eine italienische Restauration in SPO gehen. Zuvor galt es aber noch gut 2 Stunden Zeit zu überbrücken. Einige der TeilnehmerInnen hatten sich mit ihren Campern auf einem Campingplatz gestellt. Sie nutzten die Zeit, um die Wohnfahrzeuge nachtgerecht fertig zu machen. Bei einem Mobil war das nicht nötig und so schleuste man uns mit aufs Gelände und wir verbrachten die Zeit mit lieben Bekannten im WOMO, wo wir in die Frischzubereitung von Campingkaffee eingeführt wurden. Wieder zeigte sich, dass ein Wohnmobil möglicherweise für 1-2 Nächte in der Nähe einer Event-Location praktikabel wäre, eine Indoor-Toilette nebst Dusche vorausgesetzt, aber ansonsten nicht wirklich kompatibel mit mir scheint. Die 2 Stunden waren jedenfalls nett und hügelig und genug Camping für diesen Urlaub. Anschließend fuhren wir in den Ort, suchten uns einen Parkplatz in der Nähe der Restauration und harrten der anderen, um die reservierten Tische zu beziehen. Draußen Leute, drinnen Leute, wir ganz hinten auf 3 Tische verteilt. Luftaustausch mäßig, alles recht laut und an den anderen Tischen ständig wechselnde Gäste. Corona, wann, wenn nicht hier? Ich bestellte Bier und Pizza, eine brauchbare Kombi und diese Entscheidung war ganz okay. Ein Freund wählte hingegen irgendwas mit Schnitzel. But don't call it Schnitzel. Er erhielt einen Teller mit dem gewünschten Gericht, was ihn jedoch nicht wirklich begeisterte. Auf spätere Nachfrage meinerseits soll es sich um ein halbrohes Convenience-Hähnchenpüree-Schnitzel gehandelt haben. Nachdem das Gericht zurückging, bekam er etwas anderes. Willst du ein Schnitzel oder lieber etwas anderes? Was anderes? Das ist ein Fall für Schnitzelmähen. Ja, ich geb's zu, ich guck zu viel TV total. Pasta. Ich glaube, es war Pasta mit Steinpilzen und Trüffel. Die vermeintlichen Trüffeln präsentierten sich als dunkelbraune Scheibchen mit Silberglanz und einem seltsamen Aroma, welches mit dem typischen Geruch eines Hallenbades assoziierte. Probieren wollte ich sie deshalb nicht. Bedauerlicherweise erwies sich die Bedienung insgesamt nicht als sonderlich kritikfähig, sondern reagierte recht unwirsch, was sich zum Ende des Abends im fehlenden Trinkgeld dieses Tisches niederschlug. Und mit dieser Bombenenttäuschung endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 113 vom 3.11.2022. Ich danke fürs Zuhören, eure Resilienz, bleibt gesund und mir gewogen.